Abschnitt 32 aus Francesco Petrarca, Sonette, übersetzt und ausgewählt von Karl Streckfuß. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Sonett 234. Ihr Augen, unsere Sonne ist nun verschwunden. Doch nein. Sie stieg, sie glänzt an Himmelshöhen. Dort sehen wir sie einst. Dort will sie uns sehen und klagt vielleicht, dass wir noch hier gebunden. Ihr Ohren, ihre Rede hat gefunden den Weg zu ihm, der ganz sie kann verstehen. Ihr Füße, nie könnt ihr mehr zu ihr gehen, der ihr sonst nachgefolgt zu allen Stunden. Was kann euch recht, mich zu befeinden geben? Durch mich ja habt ihr sie nicht eingebüßet, die ihr jetzt nicht mehr sehet, hört und findet. Dem Tode zürnt. Nein, auf, ihn zu erheben, der löst und bindet, öffnet und verschließet und nach der Klage neues Glück begründet. Ende von Abschnitt 32.